Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, die Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Herzlich willkommen und wir haben, ja, wie immer freitags eine offene und freie Themenrunde. Wer gerne mit mir sprechen möchte, ihr könnt anrufen 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer in die Mail mit reinzuschreiben. Der erste Anrufer heute Nacht ist jetzt schon da und er heißt Jürgen und ist 41 Jahre alt. Hallo Jürgen. Ja, hallo Domian. Um was geht's, Jürgen? Ja, ich habe ein Problem und zwar gehe ich in die Wohnung meiner Nachbarn, hauptsächlich wegen meiner Nachbarin und dann immer dann, wenn die nicht da sind. Du gehst in die Wohnungen deiner Nachbarn? Ja, ne, nur in eine Wohnung, also in die meiner Nachbarn direkt nebenan, hauptsächlich aber wegen der Nachbarin. Achso, das ist ein Paar. Ja, ja, genau. Und du gehst in die Wohnung, wenn die nicht da sind? Genau, und die haben uns damals mal, wie die in Urlaub gefahren sind, den Schlüssel gegeben, damit wir wegen der Katze gucken. Ja. Und dann hat die gesagt, ja, normal lässt sie die Kellertür auf wegen der Katze, dass sie rein und raus kann, aber jetzt im Urlaub wollte sie das nicht. Mhm. Auch wenn die Männer der Katze gucken könnten. Das wäre so ein Freiläufer, die würde nur nach Hause kommen, essen und trinken. Okay. Und, ja, und dann sind die aus dem Urlaub, bin ich dann immer rübergegangen. Oder meine Lebensgefährtin, je nachdem, wer gerade mal Zeit hatte. Und ja, und irgendwann dann da habe ich dann ihre Wäsche da mal gesehen. Aha. Und du hast die Wäsche wahrscheinlich nicht nur gesehen, sondern hast mit der Wäsche auch was gemacht. Ja, ich hab anfangs nur dran gerochen. Ich habe die damals, im Sommer habe ich meine Nachbarin mal nackt auf Terrasse liegen sehen. Ja. Hast du an frisch gewaschener Wäsche gerochen oder aus der, hast du die aus... Ungewaschene. Ungewaschene, die lag da im Wäschekorb. Ja. Ja. Und ich habe die damals in den Sommer auf der Terrasse liegen sehen und dann habe ich gedacht, gar nicht mal so schlecht. Ja. Und wir haben guten Kontakt zu denen, so ist es nicht. Ja. Wir sind in unserem Alter. Um mir das mal zeitlich alles einzuordnen. Ihr habt irgendwann den Schlüssel bekommen für den Urlaub, damit ihr euch da um die Sachen kümmert. Wie lange hast du, und den Schlüssel hast du dann behalten danach? Nein, ich wusste ja im Nachhinein, dass im Urlaub habe ich den Schlüssel gebraucht, aber ich wusste ja, dass sie hat ja gesagt, sie lässt die Tür auf wegen der Katze. Wenn die zu Hause sind, brauche ich ja keinen Schlüssel. Dann ist die Kellertür ja los. Ach so, du kommst dann durch die Kellertür in die Wohnung rein. Ja. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Ja. Und du beobachtest, wenn sie weg sind, dann gehst du in die Wohnung. Genau. Er geht zusammen mit meiner Lebensgefährtin so ungefähr morgens beide um 7 Uhr. Ja. Sie muss zum Krankenhaus arbeiten, er arbeitet in der Bank. Ja. Und sie muss nachmittags um 14 Uhr, geht sie los, sie arbeitet in so einem Möbelgeschäft. Und die haben alle ihre festen Zeiten. Und ich bin als LKW-Fahrer mal hier, mal da muss ich anfangen. Die Zeiten sind unterschiedlich. Und wenn es passt und ich dann nachmittags um 2 Uhr zu Hause noch bin, weil ich abends um 6 Uhr erst los muss, verstehe. Dann gehe ich rüber. Wie lange läuft das Spielchen jetzt schon? Und zwar, die sind im August in Urlaub gefahren, sind im September wiedergekommen, also okay. 2 Wochen in den Urlaub waren und seit September halt. Ne? Was machst du dann in der Wohnung, außer an den Ich ziehe die Unterwäsche auch an. Du ziehst die Unterwäsche von ihr an? Ja. Und dann? Ja, dann... Ordinierst du da rein? Da drüben nicht, nee, das weiß ich nicht. Achso. Das geht mir vielleicht dann noch zu weit, aber ich ziehe die Wäsche an und und läufst dann in... Läuft dann durch die Wohnung, hab auch schon hier im Bett gelegen. Ja. Und das ist eigentlich nie lange, wo ich da drüben bin. Ich sag mal so eine halbe Stunde, den Rest mache ich dann, sagen wir mal, dann zu Hause dann, ne? Ja, das weiß sonst niemand. Nee. Das weiß noch niemand. Mein Problem, wenn ich jetzt anrufe, wie komme ich da raus? Das ist jetzt mittlerweile eine... Finde ich, ich will dir erstmal sagen, finde ich ekelhaft. Ja. Und ich finde es auch ganz schlimm, dass du in die Privatsphäre der Leute eindringst, die dir ja mal Vertrauen geschenkt haben und mit denen du, so hast es ja gerade angedeutet, auch eigentlich ein gutes Verhältnis hast, ne? Ja. Ja, und ich will auch nicht, dass ich sag mal, es ist einmal schon ganz knapp geworden, dann entweder musste sie nicht arbeiten oder auf jeden Fall ist sie um 2 Uhr abgehauen und stand um 2:30 schon fast wieder vor der Tür und da war ich noch gerade noch im Keller, ne? Und war auf dem Weg da wieder raus. Und Hat sie aber nicht mitgekriegt. Und also wenn das auffällt, kann ich da wegziehen, kann ich meine Lebensgefährtin knicken. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur die Blamage oder ja das, was dann passiert von Seiten der Nachbarn, sondern kann ich mir dann ziehen, dann haue ich einfach ab und aber. Sondern auch deine Lebensgefährtin. Ja. Mit deiner Lebensgefährtin, wie lange bist du mit der zusammen schon? 2,5 Jahre. Oh ja. Und das läuft nicht mehr so doll? Gerade frisch zusammen. Doch, das wohl. Ja. Das ist es ja gar nicht. Also Sexualität von wegen bei uns ist prima, top. Mhm. Also kann ich nicht meckern. So, jetzt fragst du. Es ist eine völlig neue Richtung. Voyeurismus war ich immer schon so ein bisschen. Aber das ist eine völlig neue Richtung. Ich weiß nicht, warum ich das auslebe, warum ich da immer wieder rübergehe. Ja, weißt du, ich finde es schon ziemlich krass, dass du als 41-jähriger Kerl zu mir sagst, ich weiß nicht, wie ich davon loskommen soll. Ja, weiß ich. Hör mal, wir reden hier nicht über eine Heroinsucht oder einen Alkoholismus. Ja, aber das ist irgendwo... Nee, nichts aber. Die Frau läuft mir auch tagtäglich über den Weg. Und ich habe auch noch das Bild von der Terrasse im Kopf. Und? Da macht man es einfach nicht mehr. Da macht man es einfach nicht mehr. Weil es einfach unanständig ist und mies den Leuten gegenüber und auch deiner Freundin gegenüber. Da kannst du mir doch jetzt nicht kommen von wegen, ich kann nicht, ich weiß nicht, wie ich dagegen mich angehen soll. Verdammt nochmal, du bist ein Kerl von 41, ich sag's nochmal. Dann entscheidest du für dich, ich mach das nicht mehr. Weil es wäre für dich sicherlich auch nicht angenehm, wenn irgendwelche Leute in deinen Privatsachen rumschnüffeln würden. Ja, nee, klar. Es ist auch nur die Wäsche. Ich dachte jetzt mal, der Rest der Wohnung, da gehe ich gar nicht bei. Also, na klar, trotzdem. Das hat nur, also jetzt stell dir doch mal vor, die Frau würde das wissen. Was das für die für ein Schock wäre und wie unangenehm für die Frau das wäre. Ah. Überhaupt, dass da jemand Fremdes in der Wohnung rumrennt. Nackt mit ihrem Slip rumrennt. Das ist doch heftig. Und du riskierst sogar deine Beziehung, von der du mir sagst, dass es eine gute Beziehung ist. Du benimmst dich wirklich wie ein pubertierender Junge. Und die würden es wahrscheinlich nicht mehr machen. Ja, es ist dieser Kick, es ist dieser Reiz. Ja, aber man muss nicht jedem Kick nachgehen. Ich sag mir ja auch immer wieder, das machst du jetzt nicht mehr, jetzt gehst du nicht mehr rüber und gut. Und ich war ja auch schon mal drauf und dran, wir haben schon mit dir darüber gesprochen, wegen Keller auflassen sowieso, aber ich war schon drauf und dran, ihr massiv einzureden, von wegen man lässt den Keller nicht auf, wegen Einbrecher und was weiß ich. Dass sie jetzt den Keller abschließt, dass ich da gar nicht erstmal reinkomme. Soweit bin ich ja schon, dass ich da irgendwo einen Weg suche, dass ich da, aber ich denke mal, solange die Kellertür da aufsteht... Aber weißt du, alle Kicks in Ehren. Wir alle haben irgendwie eine Sache, die einen irgendwie antörnt oder so. Aber man muss nicht jedem Reiz und jedem Kick nachgehen. Und vor allen Dingen nicht, wenn man so viel riskiert. Und vor allen Dingen, ganz abgesehen von den Gefühlen der anderen Leute, wie stehst du denn da, wenn das rauskäme? Wie stehst du eigentlich jetzt schon da? Ja, davon abgesehen, dass es immer illegal ist. Ne? Ja, davon abgesehen, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Du hast auch noch eine fette Anzeige auch noch am Hals, wenn das rauskommt. Da hätte ich fast gerade schon gesagt, eigentlich hätte man dir gönnen müssen, dass du mal erwischt würdest, damit du wach wirst. Ja, denke ich auch, aber ja. Vielleicht ist das auch der Kick. Ich weiß es nicht. Also, wollen wir mal hoffen, dass die Nachbarin gerade zuhört und zusieht. Ui, ui. Ja, und dich an der Stimme erkennt. Dann brauche ich auch gar nicht mehr nach Hause kommen. Dann geht gleich das Telefon, dann geht die nämlich rüber. Ja, also Jürgen, klare Sache, da müssen wir nicht drüber diskutieren, da müssen wir auch keinen Psychologen für heranziehen. Das ist deine klare Entscheidung, dass du das nicht mehr tust. Ja? Ja. Ich will auch kein Aber jetzt mehr hören. Dennoch will ich nochmal eine Frage stellen. War das in deinen früheren Jahren, hast du irgendwie ähnliche Sachen auch schon mal gemacht? Nee, eigentlich nicht, nein. Das ist völlig neu und das ist alles neu für mich. Und ich finde das, ich sag mal, vom Reiz her, von den Gedanken her ist das macht mich das an. Mhm. Das ist halt im Kopf halt, ne? Mhm. Dieses Virtuelle dann halt. Aber das, natürlich. Aber ich sag's. Man kriegt da eine Geschichte zusammen. Wir haben öfter abends zusammengesetzt und mal gegrillt und Bier getrunken und dann kam halt immer so Gespräche, boah, ich spitze mir nachts einen ab und so und ach, ja, ich auch. Und dann sagte sie, ja, ich schlaf nackt und er sagt, ja, nee, sagte sie, nee, sie schläft nicht nackt, nur mit dem Nachthemd drüber, aber unter dem Nachthemd nackt und so. Das sind halt so die ganz normalen Floskeln, wenn man sich mit Erwachsenen unterhält, ne? Aber wenn man dann das Nachthemd in den Händen hält, ne? Ja. Und dann Ja. Dann steht man da mit dem Nachthemd und weiß ganz genau, dass sie es, ja. Wie? Und das ist eine ganz. Habt ihr ihr beiden Pärchen, habt ihr oft so Kontakt miteinander? Ja, wir machen auch nicht auch viel. Ihr macht. Also, ich habe alles gesagt, Jürgen, was ich sagen kann. Das musst du für dich sehr schnell und klar entscheiden. Ja. Sonst rennst du dich, du bist schon sehr reingerannt, sonst verlierst du Kopf und Kragen, wenn das so weiterläuft. Ja, wenn das rauskommt, ja. Ja. Die Chance ist nicht gering, dass es rauskommt. Ja. So, ich habe dir gesagt, was ich zu sagen habe. Ja, danke. Gute Entscheidung für dich, wünsche ich dir. Okay. Auf Wiederhören, Jürgen. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Wenn ihr gerne auch mit mir reden wollt oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu Janine. Hallo Janine. Du bist 24. Ich sehe dich. Du siehst mich, ich sehe dich leider nicht. Ich weiß. Über was reden wir, Janine? Ich bin schwanger. Ganz früh. Ja, ganz früh heißt? Ganz früh heißt wahrscheinlich 5. Woche. Ich erfahre das jetzt am Montag. Ja. Also der Test war positiv, aber beim Ultraschall konnte man auch nichts sehen. Mhm. Ich bin noch verheiratet, lebe aber getrennt und habe schon eine 3-jährige Tochter. Das Problem ist, ich bin schwanger von einem Ausländer. Ja. Was ja per se nun mal nicht schlimm wäre. Oder? Du sagst da so... Ja, doch, ist schlimm. Das ist ein Kurde, ist 4 Jahre jünger als ich. Und ja, der muss irgendwann heiraten. Der muss irgendwann heiraten. Frau auch, ja. Bist du denn in diesen jungen Mann verliebt auch? Ich bin verliebt, obwohl es eigentlich nur eine Affäre ist. Ja. Mit deinem Ex lebst du nicht mehr zusammen? Nee. Der Ex ist der Vater des Kindes? Genau. Was du hast. Und wie lange bist du mit diesem jungen Mann schon jetzt zusammen? Oder beschäftigt, sagen wir es mal so? Ja, das läuft jetzt erst seit ein paar Monaten, noch nicht so lange. Darf ich dir mal ganz unverfangen fragen, wieso du dann schwanger bist schon? Ja, also ich habe die Pille nicht genommen. Darf ich dann weiter auch fragen, warum? Warum? Weil nach der Trennung hatte ich erstmal genug und dachte, ich brauche die Pille nicht. Ja. Ja, und er wusste aber auch davon, dass ich die Pille nicht nehme und ja. Er wusste, dass du sie nicht nimmst? Er wusste, ja. Und du hast gesehen oder dann auch mitgemacht, dass er kein Kondom nimmt? Bist also volle Kanne das Risiko eingegangen, dass du sofort von einer ganz neuen Beziehung, die gar nicht eine Beziehung ist, schwanger wirst. Genau. Warum? Ja, soll ich sagen, irgendwie, ich bin total verliebt. Das ist doch keine Begründung. Nee, das ist keine Begründung, aber irgendwie ganz hinten im Kopf habe ich mir das ein bisschen gewünscht. Hast du es dir gewünscht? Ihn dann noch mehr an dich zu binden, um das Ganze noch mehr voranzutreiben. Mhm. Aber ist ja auch nicht so, er wusste auch davon, ne? Ich habe nicht irgendwie gesagt, ich nehme die Pille und... Ja, ihr seid beide schuld. Ihr seid beide... Das ist euch beiden anzukreiden in diesem Fall. Natürlich. Weiß er schon, dass du schwanger bist? Mhm. Und was hat er gesagt? Ja, ich werde jetzt seit ein paar Tagen bewacht, weil er Angst hat, dass ich hier abhauen könnte und mich für das Kind entscheiden könnte, weil er es absolut nicht möchte. Du wirst bewacht, weil du dich für das Kind entscheiden könntest? Wie geht das? Genau. Wieso wirst du dann bewacht, wenn du dich für das Kind entscheiden könntest? Weil er es nicht möchte und weil er Angst hat, dass ich halt hier die Stadt verlassen könnte. Ach so. Nicht mehr wiederkomme und das Kind bekomme. Das heißt, der junge Mann, der genauso schuld daran ist wie du, setzt sich unter Druck und fordert und verlangt von dir, dass du abtreibst. Ich muss. Du musst? Mhm. Hat er gesagt? Ja. Wenn du es nicht machst, was dann? Hat er gemeint, es könnte gefährlich für mich werden. Und ich denke auf jeden Fall, ich könnte nicht hier in der Stadt wohnen bleiben. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Du wirst bewacht, sagst du. Was heißt das? Ja, also bis jetzt sind es nur Anrufe. Was? Das sind nur Anrufe? Bis jetzt sind es nur Anrufe, ob ich zu Hause bin. Und morgen wird halt meine kleine Tochter von ihrem Vater abgeholt. Und da hatte halt mehr Bedenken. Und ich habe Montag ja den Termin beim Arzt. Und da geht er mit hin. Und er hat mir schon einen Termin für ein Beratungsgespräch gemacht, was man ja braucht, um eine Abtreibung durchzuführen. Der junge Mann? Genau. Mhm. Also da ist er jetzt sehr aktiv. Ja, der ist am Dienstag. Was ist denn deine Position zu der Geschichte? Möchtest du denn das Kind haben? Ja, also ich bin hin und her gerissen. Ich kann seit letzter Woche überhaupt nicht mehr schlafen. Ich würde ich vielleicht nicht schon so sehr spüren, dass ich schwanger bin, dann wird es mir vielleicht irgendwie ein bisschen leichter fallen. Aber so, ich habe halt schon Übelkeit und halt nur auf irgendwelche Sachen und ich weiß, Montag werden wir bestimmt was sehen am Ultraschall, dann habe ich das erste Bild. Sieht man da schon so viel nach 5 Wochen? 6 Wochen? Also wir werden jetzt, so ein kleines Pünktchen werden wir bestimmt jetzt am Montag sehen. Das ist ja eine Schande, ne? Dass da jemand dich so unter Druck setzt und dich in Angst und Schrecken versetzt und dich zwingen will, abzutreiben. Das ist eine Schande. Da gibt es gar nicht drüber zu reden. Bist du denn immer noch in den verliebt? Ja. Du bist immer noch in den verliebt? Mädchen, das verstehe ich nicht. Der Kerl setzt sich unter Druck und bedroht vielleicht sogar deine körperliche Unversehrtheit. Ich weiß es nicht. Und du sagst, du liebst ihn noch? Mhm. Ich bitte um eine Erklärung. Ja. Was soll er noch machen? Soll er dir die Fresse polieren und dann sagst du immer noch, ich liebe den? Mal sehr vulgär ausgedrückt. Ja. Was soll ich denn machen? Ich weiß nicht. Ja, also die erste Entscheidung, die erste große Frage ist natürlich, wie du dich jetzt für dich verhältst. Was du machst und wie du dich jetzt, welche Richtung du für dein Leben einschlägst. Das ist die ganz große Frage. Und da brauchst du Beistand, da brauchst du gute Beratung, da brauchst du Leute, die zu dir stehen. Hab ich gar nicht. Hast du gar nicht? Gar nicht. Du bist eigentlich ganz alleine. Weiß dein Ex-Partner davon? Oh, nee. Nein. Und du hast auch keine beste Freundin? Also ich lebe in nicht so einer großen Stadt und ja, da wird direkt alles rumerzählt werden und da wäre hier so viel los. Eltern? Ja, meine Mutter, die weiß es auch, aber... Was sagt die? Ja, die hat eigentlich nur die Hände über den Kopf geschlagen und... Und was rät die Mutter? Wir haben uns leider nur kurz unterhalten können. Ich bin ja jetzt die letzten Tage auch aus dem Weg gegangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber ich denke auch eher, das Kind nicht zu bekommen. Sagt sie. Janine, ich kann hier, das ist nicht meine Aufgabe, ich kann dir keine Schwangerschaftsberatung machen, pro oder kontra Kind. Aber was ich dir klar sagen kann, was meine Auffassung ist, ist, dass du deine Meinung über diesen Mann aber radikal überdenken solltest. Wie auch immer das jetzt alles weitergeht. Wir werden dich natürlich jetzt im Hintergrund gleich auch nochmal anrufen und in Ruhe mit dir sprechen. Aber ich glaube, du musst dich auch etwas am Riemen reißen, dass du ein weniger blauäugig wirst in deinem ganzen Verhalten. Ich meine, dass das überhaupt passiert ist, ist schon krass genug. Ja. Und du hast ja eh schon genug Verantwortung zu tragen mit deinem anderen Kind. Mhm. Ich habe es vergessen. Wie alt ist das Kind? 3. 3 Jahre. Mhm. Und dieses Kind, das Kind, dein Kind, lebt auch bei dir. Ja. Mhm. Also es läuft auch alles super jetzt mit meinem Ex. Der holt sie ab, regelmäßig alle 2 Wochen. Mhm. Was sagt denn dieser junge Mann? Sagt er denn, wenn du abtreibst, würde er bei dir bleiben und mit dir zusammen sein wollen? Also, wir haben vorhin noch telefoniert und er hat sich total aufgeregt, weil ich gesagt habe, ich bin total durcheinander und mir fällt das schwer und ich weiß nicht, ob ich das kann. Und er meinte, also er sagt, er wird für mich da sein, aber wir waren ja nie zusammen und wir werden auch nie zusammen sein. Klare Ansage, ne? Ja. Mhm. Solltest du dir auch einbrennen in dein Gehirn, ne? Wir waren nie zusammen und wir werden noch nie zusammen sein. Mhm. Das sagt alles aus. So, Janine, jetzt möchte ich dich bitten, aufzulegen. Dann wirst du von meiner Psychologin Magdalena zurückgerufen. Okay. So, und dann könnt ihr alle weiteren Schritte, was Beratung anbelangt und so weiter, die Abtreibung betreffend, in Ruhe sprechen. Mhm. Ich hoffe, dass wir dir ein wenig weiterhelfen können. Und sei es denn mit einer guten Kontaktadresse. Okay, danke schön. Alles Gute. Mhm, danke. Auf Wiederhören. Ciao. 0800 220 5050. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer, falls ihr gerne hier anrufen wollt. Oder mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Peter, 35, guten Morgen. Ja, hallo, ich bin der Peter. Hallo Peter, um was geht's? Oh, ich sag dir, ich bin so aufgeregt, dass ich hier durchkomme, weil dir hätte ich ja nicht gedacht. Also mein Puls ist bei 180. Okay. Ich habe das ja schon mal hier gesagt. Ich glaube, wenn ich selbst hier anrufen würde und so lange in der Warteschleife, du warst ja eine Weile in der Warteschleife, ne? Ja. Da wäre ich auch total aufgeregt. Da hört man das andere Gespräch mit und überlegt, wie fange ich denn gleich an und was sage ich denn und was fragt er und also. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt durchkomme. mal einfach tief durchatmen. Du weißt, das läuft alles ganz locker hier. Hier kann man sich auch mal verquatschen, das ist nicht schlimm. Ich frage dich einfach und antworte und dann ist die Aufregung auch gleich weg. Ja. Sag mal so eine grobe Überschrift zu deinem Thema. Ja, also ich bin seit 8 Jahren verheiratet, kenne meine Frau 16 Jahre. Mhm. Und habe im Grunde nicht genug, ich habe nicht so viel Sex, wie ich gern hätte. Bisher treu geblieben? Zweimal fremdgegangen. Zweimal fremdgegangen. Mhm. Ja, mit so einer eine Nachtgeschichte oder mit? Also einmal eine Prostituierte. Ah ja. Mhm. Und einmal im Swingerclub. In 16 Jahren? Also seit 16 Jahren seid ihr? Ja. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? 2. Ja. 4 und 8. Ja. Swingerclub, Prostituierte. Ich gehe mal davon aus, dass deine Frau davon nichts weiß. Richtig. Ja. Und du hast sexuelle Gelüste und Sehnsüchte, die du mit deiner Frau nicht ausleben kannst oder nicht befriedigen kannst. Ja, richtig. Ich habe sie auch schon mal darauf angesprochen, 2-3 Mal, aber es ist relativ schwierig. Also wird mir auch schon mal gesagt, Mensch, was hast du für Vorstellungen und so weiter und Wie reagiert sie denn dann darauf? Ja, teilweise werde ich ausgelacht oder nach dem Motto, Mensch, was bist du denn für einer, so ungefähr. Und ja, dann dachte ich mir immer, also. Ja. Klingt so, als würde sie entweder das nicht so ganz ernst nehmen oder dass ihr das auch peinlich ist, darüber zu reden. Ja, ich denke mal peinlicher. Ja. Hm. Hast du so ganz klar gesagt, dass du auch, dass du nicht so ganz zufrieden bist? Also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich gerne mehr Sex hätte. Mhm. Wie oft habt ihr denn Sex? 1-2 Mal im Monat. Mhm. Und nachdem du gesagt hast, ich hätte gerne mehr Sex, dann sagt sie solche Sachen, wie du gerade berichtet hast. Ja, genau. Und dann ist auch nichts weiter passiert. Ja. Wenn ihr Sex miteinander habt, geht das von dir immer aus? Meistens, ja. Hm. Wie lange dauert dann die Session? Na ja, gut, es kann schon mal halbe Stunde, Stunde, kann schon mal sein. Also das ist schon mal nicht schlecht. Ja, schon mal nicht schlecht, ja. Schon mal gute, ja. Guter Durchschnitt, also mehr als Durchschnitt. Hast du den Eindruck, dass sie richtig Lust auch hat oder macht sie es dir eher zuliebe? Also ich, also so, so was mittlerweile so rausgekommen ist, denke ich mal, dass es eher mir zuliebe macht. Ich meine, also wenn wir was getrunken haben, dann, gut, dann ist man ja sowieso lockerer, sage ich mal. Und, und das habe ich bei ihr auch schon festgestellt und dann geht schon mehr ab. Ne? Aber ansonsten, also wie gesagt, da es sehr selten ist, der Verkehr, sag ich mal, ist es, denke ich mal, mir zuliebe. Dir zuliebe. Und ja. Dann gehe ich auch davon aus, dass es eigentlich so immer im gleichen Ritual abläuft. Ja, also ich habe so mal so ein so mehrere, also hier so Sexstellungen gibt es ja, hier so, so eine kleine Broschüre mitgebracht und habe ich die schon mal gegeben, aber die ist dann irgendwie einfach im Schreibtisch verschwunden, in der Schublade und nie wieder gesehen. Also läuft es immer so ein, ich sag's mal so 0815 ab. Ja. Befriedigst du dich nebenher selbst auch? Ja, öfter. Also bestimmt 3-4 Mal die Woche und Internet ist auch, nur ich habe immer schlechtes Gewissen dabei. Also was machst du im Internet? Gucke mir hier Pornos an. Ach so, sowas. Oder habe auch schon mal Telefonsex gehabt. Ach, das auch? Das ja. Auch. Mit Professionellen? Oder mit irgendwelchen Leuten, die du angechattet hast? Nee, Professionelle. Professionelle. Das geht natürlich auch teilweise ins Geld. Und ich sage mir immer wieder, nein, ich will das nicht. Weil, gut, das ist teilweise auch Abzocke, ne? Natürlich, absolut. Ja. Aber, ich bin teilweise nicht selbst, sag ich mal. Ich denke, nachher sage ich mir, wie konntest du das machen oder warum hast du das gemacht? Aber ja. wenn ich geil bin, sage ich mal, ist es einfach so, dass ich ja diesen Zwang habe. Dann anrufen und ein geiles Gespräch führen. Wenn du dich selbst befriedigst und alleine bist, was ja sicher auch vorkommt, und denkst du dann schon mal dabei an deine Frau? Ganz ehrlich. Selten. Du sagst, 16 Jahre seid ihr zusammen, dann warst du 19, als ihr zusammengekommen seid. Ja. Hast du viele Erfahrungen vorher schon gesammelt? Nein, gar keine. Gar keine? Ja. Das heißt, deine Frau ist deine erste Frau gewesen? Ja. Auch dein erster sexueller Kontakt? Mhm. Peter, dann wundert mich das nicht. Wirklich, das wundert mich nicht, das, was du erzählst. Und ich finde das auch nachvollziehbar. Es gibt sicherlich ganz selten Konstellationen, wo das auch über eine weite Dauer funktioniert. Aber dass nach 16 Jahren und der erste Kontakt dann eine Sehnsucht nach etwas anderem da ist, finde ich komplett legitim. Finde ich völlig legitim. Finde ich auch, dass du dir da kein schlechtes Gewissen machen musst. Das Problem ist natürlich, und jetzt wird es schwierig, wie kriegt man das unter einen Hut mit der Ehe? Wenn die Frau so abblockt, ist die Ehe denn an sich gut? Also ich sag mal, im Großen und Ganzen schon. Nur ich bin auch, na gut, ich vermute mal, also gut, teilweise unzufrieden, was natürlich auch unter Umständen mit dem Sexuellen zusammenhängt. Mhm. Und gut, da ich diese Unzufriedenheit auch teilweise rauslasse. Achso, hängt die Stimmung schief? Ja, ja, es geht so. Ja, also es ist nicht gerade so ganz, ganz dolle alles. Ja, ja. Wie ist das denn bei ihr? Meinst du, dass sie, war das bei ihr übrigens auch so, dass sie ihre ersten Erfahrungen mit dir gemacht hat? Nee, sie hatte schon mal zwei Freunde. Ist sie in deinem Alter? Ja. Ja. Glaubst du, dass sie so ganz geheim in sich auch andere Sehnsüchte hat? Kann ich mir nicht vorstellen. Die verdrängt es oder sie hat es nicht? Nee. Also ich denke mal, wenn ich meine Fantasien ihr oder meine Vorstellungen ihr mitteilen würde, wäre sie ganz fassungslos oder so. Ja, also würde sagen, was ist das denn? Das kann ich, hätte sie, glaube ich, im Leben nicht dran gedacht. Ja. Also ich glaube, der einzige Weg, der ist natürlich riskant und schwierig und schmerzhaft, ist dieses noch klarer und offensiver anzusprechen. Denn ich garantiere dir, wenn du es nicht ansprichst, reden wir in 5 Jahren nochmal und du bist ein notorischer Fremdgeher, hast irgendwelche Affären nebenher laufen oder gehst ständig zu Prostituierten. Das ist nicht die Lösung und das ist nicht der Weg. Nee, das will ich auch nicht. Ich meine, ich habe, wie gesagt, wir haben auch zwei Kinder und ne, die Kinder leiden dann auch darunter. Natürlich. Aber dieses Ansprechen ist natürlich hochheikel, weil das bringt eure Symmetrie völlig durcheinander. Das kann auch sein, dass das alles aufbricht und es ganz anders wird. Aber ich glaube, ja, das ist der einzige Weg. Also ich war Ende letzten Jahres, waren wir auf einer Feier, also so eine öffentliche Disco-Feier. Mhm. Und da habe ich ein paar Mädels gesehen, da habe ich gedacht, Mensch, wenn du jetzt nicht verheiratet wärst. Also ich meine, ich war nie der, der gut Frauen ansprechen kann oder so. Ich weiß, mittlerweile weiß ich nicht. Ja, du stehst so unter Druck, dass du alles möglich machen würdest. Es wäre natürlich grandios, wenn ihr irgendwie eine Gesprächsebene finden würdet, entweder alleine oder mit einem Eheberater, würden wir dich gleich gerne auch noch ein bisschen informieren darüber, dass ihr zum Beispiel gemeinsam in einen Swingerclub gehen würdet. Ja, das wäre natürlich das Höchste. Das wäre das Geilste. Das wäre das Beste, ja. Das heißt, dann wäre die Verbindung, die Ehe gerettet. Und ihr könntet eure neuen Erfahrungen sammeln, ohne eifersüchtig zu sein. Aber all das, was auch immer passieren sollte demnächst, geht nur über den Weg des offenen Gespräches. Ja, aber das, meine Frau, ich denke mal, Swingerclub, da wäre sie nein, nicht so bereit. Nein, gut, du musst ja nicht gleich mit dem Swingerclub anfangen. Nein, klar. Aber das erste Gespräch ist, dass du es wirklich ganz offensiv sagst, wie unzufrieden du bist. Dass du ihr auch ruhig erzählst, dass du oft im Internet bist und dabei onanierst. Das ist halt so, dann ist sie halt geschockt von der Wahrheit, aber so ist es. Ja, ich habe das schon mal angedeutet, aber sie ist ja nie drauf eingegangen. Du sollst es nicht andeuten, du sollst es klar sagen. Du sollst es ihr mit großer Ernsthaftigkeit sagen, dass es für dich ein großes Problem ist, was die Ehe betrifft. Mhm. Und dass du möchtest mit deiner Frau zusammenbleiben. Ja. So, das kannst du ihr dann ja auch so sagen, dass du nicht die Ehe in Frage stellst, aber es muss diesbezüglich irgendwie etwas anders werden. Und wenn ihr da überfordert seid, dass ihr beiden das schafft, manchmal schafft man das nicht zu zweit, dann geht zu einer Beratungsstelle, zu einer Eheberatung. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also sie hat auch schon mal angedeutet, aber es ist dann immer so, dass sie sagt, ja, wenn du das meinst, dann mach das. Ne? Also okay, dann mach es. Motto, okay. Ja, sie schiebt das auf mich. Also nach dem Motto, wenn du das brauchst, dann hol dir Beratung oder mach. Ja, okay, dann mach es. Und beim nächsten Mal, dann gehst du einmal alleine und beim nächsten Mal sagst du, es wäre gut, wenn du mitkämst. Dann kommt endlich mal ein bisschen Bewegung in die ganze Sache. Ich habe den Eindruck, dass es alles ganz starr ist, dass du so vorsichtig deine Anläufe gemacht hast, aber dann doch wieder relativ schnell zurückgeschreckt bist. Und so läuft euer Alterstrott und läuft und läuft und läuft. Ja, das stimmt. Ne? So, jetzt werden wir dich versorgen mit einer guten Eheberatungsstelle. Ich finde, du musst zuerst mal richtig den Mund aufmachen. Und mit der Beratungsstelle das im Ärmel halten und ihr das dann auch vorschlagen, wenn es gar nicht mehr weitergeht. Oder du gehst, wie gesagt, erstmal auch alleine hin. Auch keine schlechte Idee. Ja, also mein Problem ist immer, also ich habe das am Anfang immer so ein bisschen, ja, nach dem Motto, möglichst anonym bleiben und so weiter. Mhm. Und dass man nicht erkannt wird und so. Aber mittlerweile bin ich so, mittlerweile ist es mir, ja, egal, ist nicht das richtige Wort, aber mittlerweile ist es mir relativ, ja, es geht in die Richtung. Ich sage mir, ich habe immer gedacht, geh möglichst weit weg in eine andere Stadt, wo dich keiner kennt. Ach. Mittlerweile ist es mir egal. Ach, weiß ich, ja, finde ich auch. Es ist keine Schande, sich Beratung zu holen, so wie es keine Schande ist, zum Arzt zu gehen. Da sollte man ein bisschen selbstbewusster und forscher rangehen, finde ich. Ja. So, Peter, war doch gar nicht so schlimm. Nee, war nicht so schlimm. Die Aufregung ist weg. Ich hoffe nur, meine Frau hat es nicht gesehen. Oder wir hoffen mal gemeinsam, sie hat es gesehen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, wäre auch nicht schlecht, ja. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, wo ist sie denn im Moment? Sie schläft. Sie schläft. Ja. Naja, vielleicht guckt sie heimlich Fernsehen. Oder hört Radio. Lieber Peter, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, also kann man im Radio auch hören, WDR 1 oder? Ja, auf 1 live, live, ja. Mhm. 1 live, ja. In Nordrhein-Westfalen, ja. Ja, ich habe schon ein bisschen was getrunken, sonst hätte ich, glaube ich, angerufen. Man hat es aber gar nicht gemerkt. Ja, da geht's ja. Peter, du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Ja, alles klar, danke. Super. Alles Gute, tschüss. Super, danke, tschüss. 0800 220 50 50, hier ist Sven, 22. Hallo? Hallo Sven. Ja, hallo. Du bist 22. Genau, das ist richtig. So, um was geht's denn? Ja, es geht darum, meine Eltern haben sich nach 27-jähriger Ehe getrennt, da meine Mutter meinen Vater mit einem Mann im Bett erwischt hat. Ach, deine Mutter hat deinen Vater mit einem Mann im Bett erwischt? Genau. Vor kurzem? Vor einem Monat. Vor einem Monat? Ja, sie ist jetzt auch zu ihrem besten Kumpel gezogen, weil unter diesen Voraussetzungen kann sie nicht mit ihm zusammenleben. Und eine eigene Wohnung hat sie schon, die sie auch bald dann bezieht. Wie findest du das denn, dass dein Vater mit einem Mann was hat? Ich bin eigentlich so ein ganz toleranter Mensch. So, sobald die mir nicht zu nahe kommen, ist es okay. Aber ich finde es nur mies gegenüber ihr, weil dann hätte er doch gleich mit offenen Karten spielen können und hier nicht, hier, wer weiß, wie lange er das schon hat. Und ja, das ist die Frage. Wisst ihr das, wie lange das schon läuft? Also wir hatten schon mal Vermutungen, da wir auch einen PC in der Wohnstube haben, meine Mutter da nicht so on top ist, da ein PC, da gehe ich ihr dann auch immer zur Hand und dann hatten wir da auch mal vor einem halben Jahr da mal geguckt, so auf was. Durch Zufall. Und dann kamen da so Schwulenseiten und meine Mutter gleich, hier, was ist das denn? Und sie wusste, dass mein Vater den benutzt, da ich ja selber einen in meinem Zimmer habe. Ja, und dann hat sie ihn, dann kam er da natürlich auch rein, wir saßen gerade und dann sagte ja, er wäre da durch Spam irgendwie auf diese Seiten gelangt. Achso, hat er sich rausgeredet? Ja, haben uns dann natürlich dann auch gedacht, also beweisen konnten sie es ihn ja nicht. Und das war's dann, weiter wurde da nicht drüber gesprochen. Wir hatten es erstmal nur so im Verdacht, weil beweisen konnten wir es. Diese Geschichte, als sie ihn dann mit einem Mann im Bett erwischt hat, wie war das genau? Ja, das war eigentlich so, da meine Mutter eigentlich immer bis 18 Uhr arbeiten muss. Manchmal geht es dann auch, die ist dann putzen und manchmal, wenn die dann halt dann auch ein bisschen schneller sind, kann das auch mal vorkommen, dass sie um 17 oder 16 Uhr dann halt schon mal hier schon mal Feierabend haben. Und das war an diesem Tag dann mal der Fall, dass wir... Aber das passiert auch eigentlich nur ganz selten. Ja. Und ja, und mein Vater hatte auch noch Musik laut laufen. Das war vielleicht auch noch so ein Fehler. Sonst hätte er es vielleicht, ja, und dann ja, betrat meine Mutter die Wohnung. Dachte sie, wieso ist die Musik, öffnete das Schlafzimmer, ja, und sah dann das Spektakel. Im Schlafzimmer, im ehelichen Schlafzimmer? Genau. Kannte deine Mutter diesen fremden Mann? Nein, den kannten wir nicht. Wir vermuten, dass er ihn durch diese, also wir, jetzt wissen wir ja auch, das war keine Spam, dass er ihn irgendwie in so schwulen Chats kennengelernt hat. Naja, du warst aber an dem Tag nicht zu Hause. Nee, da musste ich noch arbeiten. Ja. Ich wäre gegen 19 Uhr so nach Hause gekommen. Und wie hat er sich dann verhalten? Also deine Mutter kommt da rein ins Eheschlafzimmer und da liegt dein Vater mit einem anderen Typ nackt im Bett und war gerade vielleicht irgendwie am Fummeln. So, ja. So, und dann? Ja, also meine Mutter, wie die mir das, also ich war ja selber zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, wie sie mir das berichtet hat. Ja. Die beide natürlich mit Mund offen, starr, nichts gesagt. Und meine Mutter stand da auch erstmal. Und dann hat sie sich gedacht, erstmal raus, erstmal kurz mal eben spazieren gehen, erstmal bevor gleich eine Kurzschlusshandlung passiert. Wortlos rausgegangen. Da ist sie erstmal rausgegangen. Irgendwann kam sie wieder, da war wahrscheinlich der fremde Mann weg. Ja, dann war ich natürlich auch zu Hause und dann war das Theater los. Hier, wie lange geht das schon und hätten mir das nicht gleich sagen können. Ja, und was hat denn der Vater dann geantwortet auf die Frage, wie lange geht das schon? Ja, also er hätte behauptet, er wollte da natürlich auch wieder nicht zustehen, es wäre einmal passiert, es wäre nur mal so ein Versuch gewesen. Glauben wir nicht, ne? Glaube ich nicht, weil wir hatten da schon diese Ansicht wegen den Internetseiten und man kann ja eins und eins dann ja wirklich zusammenzählen und dann... So, das ist jetzt erst für ganz kurzem passiert, wie du gerade gesagt hast. Und deine Mutter, genau, und deine Mutter hat gleich die Konsequenzen gezogen und hat gesagt, tschüss, aus, ich will nicht mehr. Genau, weil dann soll er gleich mit offenen Karten spielen, weil das ist doch ein Beschiss. Nach 27 Jahren Ehe. Genau. Wie alt ist dein Vater? Mein Vater ist 49. Ja. Wie war denn die Ehe zwischen deinen Eltern, wie, soweit du das beurteilen kannst? Sie wirkte harmonisch, aber irgendwo war da doch schon irgendwo der Wurm drin, aber... Das ist natürlich für deine Mutter wirklich ein herber Schlag, weil man als Frau oder als Partner dann überlegt, wie lange macht er das schon, wie oft war er, wenn die beiden Sexualität hatten, vielleicht mit den Gedanken ganz woanders, bei Männern und so weiter. Das ist schon schlimm. Wie ist denn jetzt dein Kontakt zu deinem Vater zurzeit? Den habe ich ganz abgebrochen. Ich bin auch zurzeit beim guten Kumpel untergekommen, weil ich finde es einfach mies, weil sowas zieht man nicht ab. Könntest du denn, wie war denn dein Verhältnis vorher zu deinem Vater? Nee, eigentlich auch kein wirklich gutes Verhältnis. Also das heißt, du könntest jetzt auch nicht da ein bisschen vermitteln? Eher weniger. Gar nicht. Ja, aber da gibt es ja eigentlich auch gar nichts mehr zu vermitteln, weil bei meiner Mutter steht es fest. Weil Nee, vermitteln nicht im Sinne von, dass du sie wieder zusammenführst, ja, sondern dass er ein bisschen ehrlicher sich äußert und dass die vielleicht zumindest einen ordentlichen, lockeren Kontakt noch haben könnten oder so. Aber das siehst du. Aber wenn er noch nicht mal zu dem Zeitpunkt die Eier in der Hose gehabt hat, zu sagen, hier, dann kann man ihn dazu dann auch nicht mehr rütteln. Ja. Wohnt ihr in einem kleineren Ort? Wenn sie, es geht so 78.000 Ach so. Einwohner. Ich meine, ist das da schon irgendwie rund in der Nachbarschaft oder Verwandtschaft? Eher zum Glück noch nicht, weil es wäre auch eine Blamage ja auch für mich. Ja, gut, du kannst ja nichts für. Ja gut, aber man kennt das, wie das dann so heißt und deswegen lasse ich das so erstmal in ganz kleinen Kreisen. So, generell, wenn dein Vater sich für Männer interessiert, wäre dir wurscht, aber du kritisierst die fiese Verhaltensweise und wie er deine Mutter behandelt hat. Genau, weil so, wenn, dann soll man gleich mit offenen Karten spielen, er kann schwul sein. Ich habe auch nichts gegen die, sobald sie mir nicht zu nahe kommen. Sagtest du schon mal, ja. Mhm. Sind das ja genauso Menschen, so wie ich und du. Sehr nett, dass du so siehst, ja. Ja, definitiv. Was, wie denkst du weiter, dich zu verhalten? Erstmal, ich bin mit meiner Mutter intensiv im Kontakt, weil die will auch die Scheidung und... Ja. Also erstmal auf Abstand. Ich weiß auch nicht, ob ich erstmal eher keinen Kontakt. Ja, finde ich auch. Also kann ich verstehen an deiner Stelle. Wenn das jetzt so komisch gelaufen ist und er sich da so feige davon gemacht hat und finde ich das völlig in Ordnung, dann müsste von ihm auch der erste Schritt ausgehen, jetzt auf dich zu. Ja, genau. Wenn das allerdings geschehen sollte, finde ich, solltest du auch schon drauf eingehen. Gut, aber es ist schon erstmal schwer, weil man hat das schon im Hinterkopf so... Spielen wir es mal durch. In einem halben Jahr spricht er dich an und sagt, ich möchte gerne mit dir, meinem Sohn, reden. Was dann? Ja, es ist jetzt einfacher gesagt als getan. Ich finde, es kommt dann immer auf die Situation. Vielleicht könnte ich so handeln. Ja gut, ich würde jetzt nicht hier aus allen mich freuen oder so, aber es ist dann von der Situation abhängig. Kann ich jetzt so nicht sagen. Alles ja im Moment auch noch eine Schocksituation, mehr oder weniger. Ja, dann steht deine Mutter bei, Sven. Bist du der einzige Sohn? Und das einzige Kind? Ich habe noch eine Schwester. Wie alt ist die? Die ist 10. Die ist 10? Ja. Oh. Wie habt ihr ihr das denn erklärt? Ja gut, wir haben ihr das erstmal gar nicht erklärt. Es ist erstmal auch besser, weil das soll mit der Zeit kommen, damit sie das dann auch richtig versteht. Mhm. Würde ich aber dann schon auch allmählich dann machen, nicht, dass sie ist ja sowieso ein bisschen mit der Entwicklung zurück. Und ach so, das wäre dann ein bisschen zu viel. Oh, verstehe, alles klar. Mhm. Dann, wenn sie dann bei Zeit dann mal. Genau. Ja, Sven, dann sei du für deine Mutter da. Ja, das sowieso. Das finde ich gut. Und wie gesagt, wenn irgendwann der Vater ein Gespräch führen möchte, finde ich schon, solltest du darauf eingehen, die Chance müsstest du ihm geben. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich erstmal nicht der Fall, vermute ich. Nee, erstmal nicht. Das ist ganz situationsabhängig. Genau. Das kann ich jetzt nicht so sagen. Ja. Alles Gute dir und deiner Mama und deiner Schwester auch. Okay, alles Gute. Ja. Okay, bleib weiter so. Dankeschön. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Hier ist Werner. Werner ist 70. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, Domian. Hallo, Werner. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Ja, folgendes. Ich habe Schwierigkeiten in der Ehe oder Schwierigkeiten mit meiner Frau. Wir sind 47 Jahre verheiratet, sind Ende des Jahres 50 Jahre zusammen, kennen uns 54 Jahre. So, lief alles gut, an sich eine ganz gute harmonische Ehe, bis vor ungefähr 7 Jahren, wie wir uns zur Ruhe gesetzt haben. Mhm. Und dann ging es eine ganz kurze Zeit gut und mit einmal war Schluss. Inwiefern? ja, irgendwas, was wir früher alles gemeinsam gemacht haben und so weiter, mit einmal kein nichts gemeinsam mehr, zu diesem hatte, sind keine Lust da, nicht in Urlaub fahren, keine Lust, alles nicht mehr. Ja, was waren denn so eure Gemeinsamkeiten, die ihr viel unternommen habt zum Beispiel? Ja. Also es gab früher nicht, dass bei uns stand das Wir im Vordergrund. Also ihr habt viel gereist miteinander, Sachen unternommen? Wir haben viel gemeinsam gearbeitet, sagen wir so. Wir sind nicht viel gereist, aber wir haben auch einiges hier unternommen, in der näheren Umgebung und so weiter. Also wir haben an sich ein sehr gutes, zufriedenes Leben geführt. Lass mich mal fragen, ihr hattet gemeinsam eine Firma? Nein, wir haben keine Firma gehabt, aber wir haben praktisch immer zusammengearbeitet. Darf ich fragen, was das war? Zuletzt haben wir 15 Jahre bei einer betuchten Familie als Haus- und Hofmeister gearbeitet. Ach so, sowas. Mhm. War wohl jetzt im privaten Bereich und im Wochenendbereich Grundstück von 60.000 Quadratmeter, da waren wir für alles zuständig. Verstehe. So, hat ja auch alles gemeinsam gemacht. Seitdem ihr dann im Ruhestand wart oder seid, ist alles anders geworden. Ist alles anders. Wir setzen uns zur Ruhe, haben uns also hier in der Stadt eine Wohnung genommen und dann ging es vielleicht noch so ein Jahr einigermaßen und dann war mit einmal Schluss. Also meine Frau hat die gemeinsame Ebene verlassen, hat die Nähe völlig abgeblockt. Hat die was abgeblockt? Also die Nähe. Die Nähe. Zwischen uns gab es nicht mehr. Bis heute nicht? Bis heute nicht mehr. Und dann war es auch so, dass sie anfing, nur noch Fertiggerichte, Dosengerichte, Fertiggerichte, also kein Mittagessen mehr kochen, gar nichts. Gut. Wie ist die Situation denn heute? Heute ist es so, dass wir im Grunde genommen auch gar nicht mehr miteinander sprechen können. Nein, es ist nicht möglich. Ich versuche es mit ihr ein vernünftiges Gespräch zu führen, dann, wenn ich Glück habe, geht es mal, aber nächsten Morgen ist alles wieder vergessen. Ja, das Gemeinsame, was wir abgemacht haben und so, das gilt alles nicht mehr. Und wenn ich sie darauf anspreche, dann sagt sie mir, ja, heute sehe ich das so und morgen sehe ich das so. Ja. Das heißt, ihr sitzt den ganzen Tag in eurer Wohnung und sprecht kaum miteinander und macht auch nichts miteinander. Nein, ich habe mich zurückgezogen. Ich muss sagen, ich habe in 2006 eine schwere Sepsis gehabt. Und da seitdem ging es bei mir an sich physisch und psychisch immer bergab. Und seit einem Dreivierteljahr bin ich im Grunde genommen bettlägerig. Ach so. Ich kann auch noch. Ich komme auch nicht mehr aus der Wohnung raus. Aber du kannst so allein zur Toilette gehen, das geht. Genau, das kann ich noch machen. Ist deine Frau denn seelisch gesund? Weißt du das? Ich denke ja, bis auf kleine Wehwehchen, okay. Ich habe natürlich meine Schwierigkeiten. Wie gesagt, ich bin Jahrgang 38, stamme aus dem Osten, habe als Kind im Krieg ganz schlimm erlebt, selbst mit Verwundungen und so weiter. Mhm. Und das weiß ich aber trotzdem, das ist ja über die ganzen Jahre alles wunderbar gegangen und ich kam auch ganz gut zurecht. Ich habe mich auch im Griff. Aber umso trauriger ist natürlich, dass jetzt so im Herbst des Lebens, sage ich mal so, dass es dann so kompliziert wird. Meine Frage zielte gerade darauf hin. Vielleicht ist deine Frau, ich weiß das ja nicht, ich frage ja nur nochmal, oder ich sag so, vielleicht ist deine Frau ja seelisch erkrankt. Und ist deshalb so wesensverändert? Das weiß ich nicht. Ich meine, sie geht, den Eindruck habe ich an sich auch gar nicht so sehr. Nur eben, dass das Komische ist, dass sie so völlig gleichgültig geworden ist. Du bist von ihr abhängig. Sie kauft ein und sie macht sauber? Ja, aber bitte einkaufen. Also ich habe das letzte Mittagessen habe ich Ende September gekriegt. Das waren 3 oder 4 Tage hintereinander, dass ich mal Mittagessen kriegte und seitdem nicht mehr. Aber sie kauft schon Sachen ein? Ja, sicher. Sie kocht nur nicht? Brot und Brühe Brötchen und ein bisschen Wurst und davon lebe ich im Grunde genommen. Es ja gut, Obst oder sowas ist auch manchmal da. Habt ihr Kinder? Nein. Gibt es sonst irgendwelche nahen Menschen, die euch besuchen oder die mit euch verbunden sind? Nein. Ihr seid sehr auf Das hat sie schon früher abgeblockt. Also so Freunde und Bekannte und Verwandte. Gibt es niemanden? Gibt es überhaupt. Das heißt, ihr seid sehr auf euch angewiesen und auf euch gestellt. Ja, das schon, obwohl sie... Sie hat schon ihren Bekanntenkreis schon allein. Wir haben also auch einen Hund und weißt du ja selbst, hier diese Hundebesitzer, die kennen sich alle untereinander und so weiter. Da hat man also schon Kontakt. Genau. Sie ist auch fit, ja? Sie ist körperlich, körperlich? Sie ist fit. Sie geht ja auch mit dem Hund viel spazieren. Trifft sie sich dann mit den anderen Leuten auch schon mal, mit den anderen Bekannten, privat so, Kaffee trinken oder so? Ja, das denke ich, dass da ein oder zwei Leute sind, dass sie da hingeht und Kaffee trinkt. Ich stelle mir die Situation für dich sehr bedrückend vor, Werner. Ja. Hast du liegst da, du bist bettlägerig, sagst du, deine Frau spricht kaum mit dir, die Frau ist eine andere Frau, als sie früher war. Ja. Du hast keine Freunde. Hast du darüber gegrübelt, wie du deine Situation verändern könntest? Ja. Ich habe schon darüber nachgedacht und habe es auch mit ihr besprochen, also unter Umständen eine psychologische Betreuung und so weiter. Aber wenn, dann müssen wir beide das zusammen machen. Mhm. Das geht ja nicht an. Sagen wir nur mal beispielsweise, ich gehe jetzt in eine Therapie rein, komme nach Hause und finde den Misthaufen zu Hause wieder vor. Würde sie das denn mitmachen? Nein, das lehnte sie, sagt glatt weg, ich brauche keine Therapie, wenn, das hat sie mir schon ein paar Mal gesagt, wenn der, geh du in Therapie, aber ich brauche keine Therapie. Ich sage erstmal, ich mache erstmal einen Vorschlag und sage etwas, darüber kann man ja sprechen. Wäre eine Möglichkeit, wenn du aus dieser gemeinsamen Wohnung rausgingst und dir ein Altenheim nach deinen Vorstellungen suchen würdest und da alleine leben würdest? Das ist etwas, also Altenheim, wir wohnen hier direkt neben einem Altenheim. Mhm. Also bitte, alles im Leben, ja, aber das nicht mehr. Ja. Wenn sie mir dafür vor 5 Jahren gesagt hätte, hör mal, so und so, ich will das Leben nicht mehr weitermachen, ich will ein eigenes Leben führen, dann wäre alles gut gewesen. Mhm. Vor 5 Jahren war ich noch gut auf dem Bein. Mhm. Ja. Mhm. Aber heute bin ich so weit runter, dass das nicht mehr möglich ist. Ich verstehe. Also das ist keine Option für dich. Das ist keine Option. Ja. Was wäre ein Trost zumindest, darüber denke ich gerade nach. Ein Besuch zum Beispiel, ein regelmäßiger Besuch von einer Person wäre für dich gut und schön. Vielleicht von dir. Besuchen, uns besucht oder mich besucht sowieso keiner. Nein, ich meine gerade nicht eine private Person, sondern wenn jemand, ein Betreuer, sei es ein Therapeut oder ein Sozialarbeiter, wenn der dich regelmäßig besuchen würde. Es ist Folgendes, ich wohne hier, also wir wohnen hier in einer kleineren Stadt im Norden. Mhm. So, ich bin also, ich sagte eben, vor 2006 hatte ich eine schwere Sepsis. Mhm. Wir hatten Hilfe bei einem Arzt gesucht, der ist also 24 Stunden später gekommen, der hat nicht darauf reagiert und eine Stunde später hatte man meiner Frau im Krankenhaus gesagt, wäre es zu spät gewesen. Dann habe ich Also du meinst, da gibt es nicht genügend Leute in deiner Umgebung, die sowas machen? Nein. Nur mal, und wie ich dann aus dem Krankenhaus wiederkam, habe ich dann einen anderen Arzt gesucht, bin zu dem hin. Ich sage, hören Sie mal, ich bin vor allem psychisch jetzt ganz unten, aufgrund auch dieser Sepsis. Mhm. Ja, ich bin ganz unten, ich brauche Hilfe. Mhm. Es kam alles andere kam auf den Tisch. Der Arzt hat überhaupt nicht darauf reagiert. Überhaupt nicht. So, jetzt pass mal auf, Werner. Das finde ich schon eine Situation, die finde ich schon bedrückend. Das tut mir sehr leid, dass du so leben musst. Ich kann es auch nicht glauben, dass es nicht irgendeinen Weg gibt. Es wird einen Weg geben. Das sprengt jetzt den Rahmen unseres Gespräches und das können wir auch gar nicht hier lösen. Ja. Ich werde jetzt dich in meinen Hintergrund, zu meiner Psychologin weiterleiten. Da werden wir in Ruhe überlegen und besprechen, ob es irgendeine Form von Betreuung geben könnte, eine Sozialbetreuung. Ich weiß nicht was, da bin ich nicht der Fachmann. Ich fände es sehr schade, wenn wir dir nicht ein klein wenig helfen könnten. Ich würde dich bitten, aufzulegen, und dann melden wir uns gleich nochmal. Und dann können wir in Ruhe im Hintergrund sprechen. Darf ich eine Bemerkung? Sehr gerne, ja. Ich sagte eben, Hilfe bei dem Arzt gesucht, nicht gefunden. Dann habe ich hier beim sozialpsychiatrischen Dienst angerufen, Anfang Dezember. Mhm. Dann ist der gute Mann einmal hier gewesen, Sozialarbeiter. Mhm. Ja, ich helfe, ich behalte das im Auge. Das ist Anfang Dezember gewesen. Du hast nichts mehr gehört. Und jetzt guck mal auf den Kalender. Verstehe. Habe ich nie wieder was von mir. Also, ich habe das Problem jetzt verstanden und meine Mitarbeiter im Hintergrund auch. Wir werden uns jetzt nach besten Kräften bemühen, in irgendeiner Weise dir zu helfen, Werner. Das verspreche ich dir. Du legst bitte auf und wir melden uns bei dir. Ja. Alles Gute von ganzem Herzen wünsche ich dir. Ich wünsche euch auch alles Gute. Dankeschön, Werner. Auf Wiederhören. Hier ist Birgit. Birgit ist 43. Guten Morgen, Birgit. Ja, hallo, Domian. Hallo, Birgit. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber wir versuchen es. Ja, ich weiß. Ich fasse mich kurz. Bitte. Um was geht's? Ich habe in meinem Leben sehr viel mitgemacht, auch mehr Tiefen als Höhen. Ja. Und das einzige Schmunzelige aus meinem Leben ist, ich bin im Brautkleid im Bus gefahren. Was? Du bist mit dem Brautkleid im Bus gefahren? Ja. Was war denn da passiert? Mein erster Ehemann ist mit dem Auto gefahren, ich bin mit dem Bus gefahren. Und warum bist du mit dem Bus gefahren? Ja, weil ich mit meinem Auto reingefahren habe, angeblich, weil mein Brautkleid angeblich zu breit war. Wie? Also, da ist ein Auto, ein Taxi vorgefahren und das Brautkleid passte nicht mit in das Auto rein? Nee, er war Nachbar im Auto und ich muss mit dem Bus fahren. Das habe ich nur verstanden. Aber hat auch schon gelacht. Ich verstehe es nicht so richtig. Also, das Brautkleid passte nicht ins Auto rein? Ja. Und deshalb wurde entschieden, du fährst mit dem Bus? Ja, zur Kirche. Zur Kirche. Und dein Bräutigam fuhr mit dem Auto? Ja. Na, was ist das denn? Wann war das denn? Es war 1984. 1984. Da bist du arme mit deinem tollen Brautkleid alleine im Bus zur Kirche gefahren? Ja. Kein Witz, ich hab's mitgemacht. Was haben denn die anderen Leute gesagt und der Busfahrer? Die haben gelacht. Hast du dich ein bisschen geschämt? Ja, geschämt schon. Das auf jeden Fall. Aber warum ist dein Bräutigam denn nicht dann zumindest mit dir auch im Bus zusammengefahren? Nee, er kam mir hinter mit dem Auto nach. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber warum kam er nicht mit dir im Bus mit? Ja, habe ich auch keine Ahnung. Na, das wäre ein bisschen nett gewesen von ihm, wenn er das gemacht hätte. Naja, aber da hat er Gott sei Dank nicht lange gehalten. Mann, Mann. Monate. Das hat der Busfahrer aber wahrscheinlich auch noch nie erlebt. Nee. Und er hat nur 7 Monate gehalten. Die haben mich auch geschlagen. Wer hat dich geschlagen? Wer hat dich geschlagen? Ja, mein erster Ehemann. Ach, der erste Ehemann, aber nicht der, mit dem den du dann geheiratet hast. Das war mein erster Ehemann. Ach so. Das heißt, du bist mit diesem Mann gar nicht mehr zusammen? Nein, Gott sei Dank nicht. Ah, da fing die Ehe schon merkwürdig an und endete traurig. Ja, sehr traurig. Ja. Wie lange warst du denn mit dem Mann zusammen? 7 Monate, also insgesamt 2 Jahre, aber 7 Monate verheiratet. 7 Monate verheiratet. Ist mir jetzt auch klar, warum der nicht mit dir mitgefahren ist. Da war das gerade nicht ein guter Typ, ne? Kann man nicht so sagen. Der war auch kein guter Typ, der war ein Scheißtyp. Hast du denn? Da habe ich einen Alkoholiker gehabt, der war auch scheiße, der hat mich mal totgeschlagen. Hast du aber schon einiges hinter dir. Ja. Aber ich meine, da stehst du wahrscheinlich ganz exklusiv da. Ich bin das zweite Mal verheiratet, bin sehr glücklich, hab 3 Kinder. Ah ja. Super. Und kannst den Kindern immer eine Geschichte erzählen? Ich bin mal im Bus im Hochzeitskleid zur Kirche gefahren. Das habe ich schon erzählt. Die haben gelacht darüber. Birgit, schön, dass du es mir erzählt hast. Ja. Da wünsche ich dir ein schönes Wochenende und alles Gute überhaupt. Unsere Sendung ist gleich rum. Und mal weiter mit deiner Sendung und deinem Team. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Jo, tschüss. So, meine Lieben. Das war's für heute und für diese Woche in der Technik Volker Thake. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder. Radio 1 Live, WDR Fernsehen und 1 Festival und dann natürlich auch wieder mit einer freien und offenen Sendung. Alles Gute, bis dahin, tschüss.